Mein Bruder Charlie mag sprechen. Die Krieger der Comanchen mögen ruhig näher kommen. Wir wollen mit ihnen sprechen. Und es wird ihnen nichts geschehen, wenn sie nicht versuchen, ihre Waffen gegen uns zu gebrauchen. Großer Donner, der Häuptling der Naini-Comanchen will erfahren, wer wir sind. Kennt ihr mich? Nein. Nein. Auch den roten Krieger nicht, der neben mir steht? Uff, das ist Winnetou, der Häuptling der Apachen. Und ich bin Old Shatterhand, sein weißer Freund und Bruder. Uff. Old Shatterhand. Wir wissen, dass ihr die weiße Reiterei hinter euch zu haben glaubtet, die euch Nalem Asiuf zutreiben sollte. Uff. Ihr wolltet die Soldaten ins Verderben locken und steckt nun selbst drin. Seht ihr hinter uns die vielen tapferen Krieger der Mescalero-Apachen? Ihr könnt weder zurück noch hier durch. Ihr müsst euch uns ergeben. Uff. Wo sind die weißen Reiter? Wo ist Nalem Asiuf? Glaubt ihr wirklich, dass wir euch das sagen werden? Dafür frage ich euch. Wo ist Shibabik mit seinen 5x10 Comanchen? Das wissen wir nicht. Aber wir wissen es. Ihr seid gar nicht den von ihm eingesteckten Pfählen gefolgt. Winnetou hat sie so in den Sand gesteckt, um euch in die Irre zu führen. Shibabik aber wurde von uns mit allen seinen Kriegern gefangen. Das können wir nicht glauben. Das ist eure Sache. Jedenfalls müsst ihr es eurem Häuptling berichten. Und sagt ihm auch gleich noch Folgendes. Nalem Asiuf und seine Comanchen ziehen als unsere Gefangenen, ohne Pferde und Waffen, von den Soldaten bewacht, heim in ihr Wohngebiet. Habt ihr mich nicht verstanden? Uff. Wir wissen, dass Old Shatterhand die Wahrheit liebt. Aber das, was er eben gesagt hat, will nicht in unsere Ohren. Würde er bereit sein, es dem Häuptling selbst zu sagen? Ja, wir werden hier warten, bis er kommt. Winnetou und Old Shatterhand sind zu zweit. Also muss es auch dem Häuptling Großer Donner erlaubt sein, einen Krieger mitzubringen. Wir haben nichts dagegen. Apanatschka, der zweite Häuptling der Naini, wird bei ihm sein. Geht jetzt und holt die Häuptlinge. Hau. Kennt mein roter Bruder diesen Apanatschka? Ja. Er ist ein tüchtiger Krieger und ein rechtlicher Mann. Vermutlich ein älterer, erfahrener Häuptling. Nein. Er ist zwar in allen Männertugenden erfahren, aber an Jahren ist er noch jung. Jetzt soll mein roter Bruder die Verhandlung führen. Nein. Mein Bruder Charlie möge mit den Häuptlingen sprechen. Vergiss dabei nicht, dass du als Mescalero-Häuptling ihnen gleichgestellt bist. Ich weiß, Winnetou, dass ich nicht zuerst sprechen darf. Großer Donner hat größeren Grund, gute Worte zu geben. Er wird sich Zeit lassen. Auch recht. Wenn er nicht anfängt, so legen wir uns nieder und warten. Wir können es uns leisten, denn wir haben Wasser, er nicht. Dort kommen die Comanchen. Wie ihr euch erinnern werdet, liebe Freunde, war mir Häuptling Großer Donner schon bekannt. Aber ich muss euch gestehen, einen so eigenartigen Indianer wie seinen Begleiter, diesen Apanatschka, hatte ich noch nie gesehen. Vergeblich suchte ich in seinem Gesicht nach den typischen Merkmalen der roten Männer. Sein dunkles Haar war lang gewachsen und auf dem Scheitel zusammengebunden. Beinahe hätte ich behaupten mögen, es sei eigentlich Kraushaar und nur durch Pflege schlicht und straff geworden. Auf seinem Kinn und den Wangen lag jener eigentümliche blau-schwarze Schimmer, der nur durch ständiges Rasieren entsteht. Bekanntlich rasieren sich aber die Indianer nicht, sondern reißen sich die ohnehin wenigen Barthaare so lange aus, bis sie nicht mehr wachsen. Dieser rote Mann war mir sofort sehr sympathisch. Dabei kam er mir seltsam bekannt vor. Aber es fiel mir im Augenblick nicht ein, wem er so überraschend ähnlich sah. Old Shatterhand und Winnetou, der Häuptling der Apachen, wollten mit uns sprechen. Sind meine Worte nicht gehört worden? Doch. Sie setzen mich in Verwunderung. Nicht wir wollen mit euch sprechen, sondern wir sind gefragt worden, ob wir nicht dem Häuptling Großer Donner wiederholen möchten, was seinen Boten unglaublich erschien. Wir haben ihm also erlaubt, hierher zu kommen. Aber nun sitzt er da, als wollte er gar nichts hören. Warum lässt der Apanatschka für sich sprechen? Ist er selbst nicht klug genug zum Reden? Aber ich habe Zeit, auf sein erstes Wort zu warten. Komm, Winnetou. Old Shatterhand möge sitzen bleiben und meine Worte hören. Ich höre. Woher will das Bleichgesicht von unseren Plänen gewusst haben? Von dir selbst, großer Donner. Am blauen Wasser warst du so unvorsichtig, über eure Pläne zu sprechen. Dich führte der böse Geist an das blaue Wasser. Oder ein guter Geist, der eure Pläne verhindern wollte. Der große Old Shatterhand vergisst, dass sich der Indianertöter, den ihr Old Rebel nennt, in unserer Hand befindet. Er muss sterben, wenn er auch nur einen einzigen Comanchen anrührt. Old Webel hat sich durch sein Verhalten von uns losgesagt. Ich werde kein Opfer bringen, um ihn zu retten. Tötet ihr ihn aber, so werde ich ihm blutig rächen. Darauf kannst du dich verlassen. Jetzt bin ich fertig und habe dir nichts mehr zu sagen. Und wir sind auch fertig. Doch gibt es Rettungswege. Keiner wird euch etwas nützen. Wenn es nicht anders geht, brennen wir den Kaktus an. Uff! Das sieht Old Shatterhand nicht ähnlich. Du wirst es erfahren. Sprich jetzt mit deinen Leuten und lass uns bald wissen, was ihr beschlossen habt. Du sollst unsere Antwort in kurzer Zeit haben. Wir mussten natürlich mit allen Möglichkeiten rechnen. Da wir nur die vordersten Reihen der Comanchen sehen konnten, musste uns verborgen bleiben, was dahinter vorging. Deshalb holte ich meinen Hattatedler und ritt eine Strecke seitwärts hin, bis ich die Flanke ihrer Aufstellung vor mir hatte. Da sah ich, dass höchstens noch 30 Comanchen dort waren, wo wir sie alle vermutet hatten. Die anderen waren fortgeritten, wieder in den Kaktus hinein. Also untersuchten sie die Möglichkeit, sich mit ihren Messern einen Weg durch das Kaktusdickicht zu schaffen. Eine glatte Unmöglichkeit. Ich konnte beruhigt wieder zu meinen Freunden zurückkehren. Da begegneten mir zu meiner Verwunderung 8 Reiter, die 4 Packpferde bei sich hatten. Sie hätten auf ihrem Kurs an der hinteren Seite des Kaktusfeldes vorüberkommen müssen, an dessen vorderer Front unsere Apachen hielten. Wenn sie nun die Comanchen entdeckten und ihnen behilflich waren zu entkommen, ich musste jeden kleinsten Umstand in Betracht ziehen, der unseren Plan zum Scheitern bringen konnte. Die Reiter, von denen noch dazu 4 Indianer eines mir unbekannten Stammes waren, durften ihren Weg nicht fortsetzen.